Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban. Und ich bin Franzi Konitzer. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten, die sich hier abwechselnd eine Geschichte aus der Astrophysik und aus der Geologie erzählen. Und heute ist es wieder Zeit, dass wir uns mit eurem Feedback zu unseren Geschichten beschäftigen. Es gibt also heute leider noch keine neue Geschichte. Stattdessen gibt es erstmal eure Rückmeldungen in Form des Astrogeo-Plänkels. Und das hier ist die Folge 118 von Astrogeo. Wenn ihr euch nicht fürs Feedback interessiert oder ihr die vorangegangenen zwei Folgen noch nicht gehört habt, dann könnt ihr wahlweise zwei Folgen zurückspringen und erstmal die anhören. Oder ihr überspringt einfach das heutige Astrogeo-Plänkel und wartet auf die nächste Geschichte. Die gibt es voraussichtlich schon in zwei Wochen. Genau. Und während unsere nächsten Geschichten wie immer schon in der Vorbereitung sind, fragen wir jetzt... Franzi, wir müssen das Gesicht wahren. Also meine Geschichte ist schon in der Vorbereitung. Ich habe nämlich ein Buch im Urlaub gelesen, aber mehr verrate ich nicht. Ja, wir wagen auf jeden Fall erstmal einen Blick zurück auf die letzten Folgen. Richtig. Und deine letzte Geschichte basierte ja nicht auf einem Urlaub, sondern auf einer Recherchereise nach Island. Und du hattest mir in der Folge 116 vom Vulkanjahr 1783 erzählt, als die Laki-Feuer auf Island die Welt veränderten. Eine Geschichte über einen Vulkanausbruch auf Island. In Island? Auf Island, in Island, kann man beides sagen. Je nachdem, ob man das Land oder die Insel meint. Tipptopp. Genau, was ja das Gleiche ist. Ja, genau. Eine lange Folge gewesen. Sehr viel, sehr positives Feedback bekommen und auch ein paar sehr gute und wichtige Anmerkungen, und ich gehe da mal durch. Also wir fangen an mit Hardy. Hardy schreibt auf der Webseite, magst du das Feedback vorlesen? Na klar. Hardy schreibt, man kann über die mehrere Kilometer lange erstarrte Lava des Laki-Ausbruch wandern. Eine breite und lange, erst abschüssige, dann flache Fläche, von der man den Eindruck hat, dass sie überwiegend der Gravitation gefolgt ist. Das finde ich irre. Das hast du aber nicht gemacht, oder? Du bist nicht auf dieser Lava entlang gewandert. Nee, also das ist so ein bisschen im Hochland. Ich habe mir auch sagen lassen, wenn man in Klöstir, das ist quasi dieses Dorf, wo man, wo auch der Pfarrer Jon Stangrimson gelebt hat, wenn man von da auf diese Lavafelder möchte, vom Laki, da ist man schon mehrere Stunden unterwegs. Also es ist Luftlinie nicht weit, aber es ist ja nicht so leicht zugänglich. Man muss mehrere Flüsse kreuzen, also Furten, und genau, das ist selbst mit motorisiert durchaus aufwendig, dahin zu kommen. Also ich habe es auf der Liste. Fürs nächste Mal. Und Hardy hatte auch noch die folgende Frage, nämlich zu der erwähnten Aussage von Karl, dass der Vulkan ungefähr so viel Schwefeldioxid ausgestoßen hat wie alle heutigen Kohlekraftwerke der Welt. Die Frage lautet, hast du bei den deutschen Kohlekraftwerken die heutigen Realemissionen genommen? Also nach Rauchgasentschwefelung, dann macht der Vergleich wenig Sinn. Genau, Hardy, vielen Dank. Das ist eine sehr gute Frage, die mich nochmal dazu gebracht hat, in die Originalquelle zu schauen, die ich verwendet habe. Und das war ein Paper, nämlich Schmidt et al. 2011, ein Review-Paper über die vielen Auswirkungen der Laki-Eruption. Und da drin steht, dass Laki ungefähr 122 Millionen Tonnen freigesetzt hat, SO2. Das entspricht den Schwefeldioxid-Emissionen von 2005. Und das ist jetzt ja schon wieder zwei Jahrzehnte her. Deswegen habe ich mir jetzt nochmal die aktuellsten Zahlen angeguckt, auf der immer sehr gut in primären Quellen informierten Webseite Our World in Data. Und da kann man auch immer so einen zeitlichen Verlauf sich angucken lassen. Und daran sieht man, dass glücklicherweise die Schwefeldioxidemissionen mittlerweile schon wieder stark rückläufig sind. Und der Peak, der höchste Wert, der lag irgendwo in den 2000er Jahren. Und heute sind es nur noch 73 Millionen Tonnen. Also heute für das Jahr 2022 war da der aktuellste Wert. Und das bedeutet, dass die Laki-Eruption beinahe das Doppelte der heutigen Schwefeldioxid-Emissionen ausgestoßen haben. Eine ganze Menge. Übrigens nicht nur Kohlekraftwerke, sondern alle Sektoren. Also ich denke mal, die Kohlekraftwerke spielen da die größte Rolle, aber da gibt es sicher auch noch ein paar andere Quellen. Also genau, war eine ganze Menge, und je nachdem, welche Jahreszahl man sich anguckt. Die Kohlekraftwerke haben mal so viel ausgestoßen, mittlerweile tun sie das nicht mehr ganz so. Genau. Dann haben wir noch einen Kommentar von Julia bekommen. auch auf der Webseite. Und sie schreibt, wieder eine super schön erzählte, spannende Folge. Danke, das gilt an dich, Karl. Und sie schreibt, ich habe einiges gelernt, obwohl ich ein Jahr Geowissenschaften in Island studiert habe. Noch eine Anmerkung zu Katla, weil der Vulkan ebenfalls zur Sprache kam. In der isländischen Sagenwelt ist Katla eine sehr mächtige Hexe. Sie hat eine Hose, mit der man sehr schnell laufen kann. Eines Tages nahm sich ein Hirte, der im Hochland Katlas Schafe hütete und die Herde verloren hatte, die Hose, um die Schafe wieder einzufangen. Als er zurückkam, war Katla allerdings nicht dankbar für die eingefangenen Schafe, sondern wütend auf den Hosendieb, den sie daraufhin in einem Fass Skyr ertränkte. Daraufhin flog Katla in den nächsten Berg, den Vulkan Katla, und löste damit einen Gletscherlauf aus. Ich finde das großartig und ich glaube, ich brauche irgendwo ein Buch oder mehr Informationen über die isländische Sagenwelt, weil ich finde das spannend, dass da Menschen in Skyrfässern ertränkt worden sind. Ja, da steckt alles drin, ne? Also alles, was Island ausmacht, Vulkane, Schafe und Skyr. Also super. Ja. Toll. Ich frage mich, aus welchem Material? Ich meine, weil wenn die Hose auch aus der Schafwolle war, dann ist es ja eigentlich gut, ne, die Schafe wieder eingefangen hat, weil ansonsten könnte man sich keine neue Hose machen, aber... Naja, die Hexen sind da vielleicht auch nicht so rational unterwegs. Wer weiß das schon? Grüni schreibt über die Webseite, lustige Frage von Franzi, also von mir in der Folge, ob die Lava auch an den Dämmen dran war. Wenn man das Ganze ein bisschen auch auf YouTube verfolgt hat, die Dämme waren der Hammer, die haben regelmäßig wirklich große Lavaflüsse umgeleitet. Im Vergleich zur Mal-Abwarten-Haltung auf zum Beispiel La Palma haben die mehrfach sowohl Grindavik als auch die Blaue Lagune gerettet. Ja, lustige Frage vielleicht für dich, Grüne, aber ich wusste es einfach nicht und deshalb habe ich gedacht, ich frage einfach mal nach. Genau, weil vielleicht haben sich auch nicht alle die Videos von den Dämmen und der Lava angeschaut. Ja, es passiert so viel im Internet, ne? Ich muss auch zugeben, ich konsumiere die allermeisten meiner Nachrichten in gedruckter Zeitungsform. So, deshalb gibt es da natürlich kein Video. Also wir haben auf jeden Fall, also Grüni hat, glaube ich, auch noch ein Video, Link zu einem Video gepostet, das packen wir auch nochmal in die Shownotes. Ich gucke auch nochmal, ob ich da was finde. Zum Thema La Palma vielleicht eine Anmerkung, darüber habe ich nämlich auch auf Island mit den Vulkanologen gesprochen. Und in Island ist schon die besondere Situation, dass es Spaltenvulkane sind, die irgendwo in der Gegend ausbrechen und nicht unbedingt auf der Spitze eines Berges. Und wenn irgendwo was so in einer tendenziell flacheren oder nur leicht hügeligen Gegend, wenn da die Lava rauskommt, hat man natürlich eine Chance, gegen Lava irgendwie Dämme zu bauen. Wenn die Lava einen Berg runterläuft, wie auf La Palma, ist das anders. Und auf Island gibt es ja auch diese, da haben wir ja auch drüber gesprochen, diese Bergvulkane, ne, also die wirklich diese klassische Kegelvulkanform haben. Und da können auch die Isländer nichts dagegen machen, wenn da die Lava runterläuft. Also das ist wirklich eine Frage der Topografie. Genau. Dann schreibt Manfred auf der Webseite, vor einiger Zeit hat man versehentlich eine Magmakammer angebohrt, die weiter nach oben reichte, als man dachte, und passiert ist so gut wie nichts. Deshalb will man jetzt diese Kammer systematisch anbohren und dadurch die Geothermie auf ein neues Niveau heben. Schon erstaunlich. Genau, auch ein schönes Thema. Ich habe da 2016, habe ich mal ein Feature im Deutschlandfunk drüber gemacht. Packen wir auch in die Shownotes. Über versehentlich angebohrte Magmakammern auf Island? Also die versehentlich angebohrte Magmakammer war ein bisschen vorher. Das war auch in den 2000er Jahren irgendwann. Da hatten sie das eigentlich nicht vor, aber mittlerweile versucht man eigentlich möglichst tief und nah an die Magma ranzukommen, um ja diese so überkritisches Wasser zu fördern. Also das, was einfach nochmal sehr viel, was weder flüssig noch gasförmig, sondern irgendwas dazwischen ist, was eine Größenordnung mehr Energie beinhaltet als so diesen heißen Dampf, den man auf Island zur Energiegewinnung verwendet. Also ist eine schöne Idee. Da hängen einige Probleme dran, materialtechnische Probleme und 2016 hatte ich mir da eine Bohrung angeguckt, wo man jetzt nicht versucht hat, die Magma anzubohren, sondern auch nur möglichst nah ranzukommen. Aber es gibt jetzt ein neues Projekt, wo man wirklich nochmal auch versucht, in die Magma reinzubohren. Da sind auch ganz viele so chemische Fragestellungen. Also wie genau funktioniert so eine Magmakammer und genau. Hm. Ich stelle fest, ich werde mir das Was-Buch über Vulkane noch einmal kaufen müssen. Du, ich mache einfach noch mal eine Folge drüber, oder? Es hilft ja alles nichts. Du kannst so viele Folgen über Vulkane machen, wie du möchtest. Ich finde das alles cool. Louis schreibt per Mail, das ist eine sehr schöne Mail, lieber Karl und Franzi, apropos Vulkanausbrüche, die man erleben kann. Ich wollte euch kurz von einem Erlebnis aus meiner Heimat Quito. Quito. Im Jahr 1999 kam es dort zu mindestens zwei großen Eruptionen, die viel Wasserdampf und Asche freigesetzt haben. Quito liegt direkt am Fuß des Vulkans und ich konnte den riesigen Aschepilz direkt von zu Hause aus sehen, nur wenige Kilometer entfernt. Aus der Sicht eines 12-Jährigen war das natürlich ein tolles Erlebnis. Wir mussten für ein paar Wochen nicht zur Schule und mussten Atemschutzmasken tragen. In der Nacht nach dem unten abgebildeten Pilz, Louis hatte uns ein Foto geschickt, regnete es Asche. Mehrmals in den 2 bis 3 Wochen mussten wir sogar auf die Dächer steigen, um sie von der schweren Asche zu befreien. Es floss keine Lava und die Schäden hielten sich in Grenzen. Das ist eine spektakuläre Variante als hitzefrei. Ja, Vulkanaschefrei. Großartig, danke für diese Mail und die Schilderung des Erlebnisses, Louis. Das wow, ja. Ich glaube, Louis hat sich auch, wir haben ja so am Rande darüber gesprochen, wie besonders das ist, dass so ein Vulkanausbruch bricht in einem Land, wo es einfach viele Vulkane gibt. Und wir hatten dann auch noch einen längeren Mail-Austausch und ja, für ihn war das damals nicht so besonders. Also es war einfach Alltag. Also es gibt es einfach ab und zu und er hat sich da gar nicht so viel bei gedacht oder fühlte sich jetzt auch nicht sonderlich bedroht davon. Ja. Sehr spannend. Vielen Dank, Luis. Ja. Niklas schreibt über Spotify und wir hatten auch, glaube ich, noch eine weitere Rückmeldung dazu bekommen, dass 1816 gilt übrigens auch als das Jahr ohne Sommer. Auch damals war ein Vulkanausbruch daran schuld, nämlich der Ausbruch des Vulkans Tambora in Indonesien. Auch damals waren die Folgen verheerend. Geschätzt 60 bis 100.000 Menschen starben beim Ausbruch und seinen Folgen. Und da gab es noch ein paar weitere Rückmeldungen, dass eben 1783, soweit ich weiß, nicht das Jahr ohne Sommer war, sondern eben 1816. Aber hier, ich übergebe an dich, Karl. Ja. Also, das haben einige von euch bemerkt, dass ich da ein bisschen geschwommen bin beim Jahr ohne Sommer. Und das war tatsächlich eine kleine Recherchelücke, die ich hiermit bekannt gebe. Und ich habe das so ein bisschen geahnt auch, weil es gab in diesen Papers, die ich gelesen habe, stand sehr viel über klimatische Auswirkungen. Es stand auch ein bisschen darüber, dass man versucht hat, Zusammenhänge von Wettergeschehen im Jahr 1783 und danach mit Daten aus Eisbohrkernen und Wettermodellen, die wir heute haben, die wir rechnen können für die Zeit von damals, zusammenzubringen. Und ich fand, das alles klang so ein bisschen spekulativ oder nicht so gut zu belegen. Also es ist einfach schwierig. Also es ist ja heute immer noch nicht so ganz einfach, Wetter vorherzusagen und Klima schon erst recht nicht. Und wenn das Ganze 200 Jahre her ist, macht es die Sache nicht besser. Und beim Veröffentlichen dieser Folge habe ich nochmal irgendwas gesucht, gegoogelt und stieß auf ein Buch. Ein Buch über die klimatischen Auswirkungen, überhaupt die Auswirkungen klimatisch, kulturell auf Europa von den Laki-Ausbrüchen. Und es war ein sehr neues Buch und ich habe mich in dem Moment geärgert und ich habe gedacht, die Autorin dieses Buches hätte ich vielleicht mal noch befragen können. Aber dafür hatte ich keine Zeit mehr, die Folge war fertig. Und kurz nach der Veröffentlichung bekam ich eine E-Mail von Katrin Klemann. Das ist gerade die Autorin von diesem Buch. Und Katrin Klemann ist interessant, weil sie ist Umwelthistorikerin. Also sie hat eigentlich Geschichte studiert, aber im Nebenfach auch Geologie, in München übrigens. Und heute ist sie Postdoc, also Wissenschaftlerin am Deutschen Schifffahrtsmuseum. Aber in ihrer Doktorarbeit hat sie halt sich mit der Laki-Eruption beschäftigt. Und dieses Buch, was ich gesehen habe, war ihre Doktorarbeit, die sie einfach als Buch veröffentlicht hat. Und wie ich mittlerweile weiß, ein sehr tolles Buch, also sehr umfangreich, sehr viel Quellenrecherche. Sie hat sich sehr viel mit den Tageszeitungen in diesem Jahr beschäftigt. Und in ihrer E-Mail an mich hat sie sich vor allem ein bisschen echauffiert, weil auch schon in der Folgenbeschreibung was stand vom Jahr ohne Sommer und das stimmt nicht. Es war kein Jahr ohne Sommer. Also es war ein Jahr mit Sommer. Es war in Europa. Also in Island ist die Situation eine andere, ne? Also da stimmt alles, was ich gesagt habe, aber in Europa ist es nicht so einfach. Also es gab Wetterkapriolen, aber das mit dem Jahr ohne Sommer, das kann man so nicht stehen lassen. Und ich habe mich jetzt letzte Woche mit Katrin verabredet, damit sie mir das nochmal genauer erklären kann. Und zum Thema Jahr ohne Sommer und Auswirkungen auf Europa hat sie mir das Folgende erzählt. Ja, also erstmal war der Sommer 1783 eben spektakulär in Europa, weil man so einen trockenen Nebel hatte. Der hat sich so Mitte Juni 1783 eingestellt und hielt dann auch für Monate an, also bis August, September in unterschiedlichen Intensitäten. Ab und zu wurde er mal kurz vertrieben durch Sturm und Regen, aber überwiegend hielt er an und war so dicht, dass man auch den Sonnenaufgang und Untergang als blutrot empfunden hat. Also das wird in den Quellen ganz oft beschrieben, dass die Sonne blutrot war und auch der Mond, also es ist immer so ganz kurz über dem Horizont, dass sich dann diese Farbe einstellt. Das war los und es war tatsächlich in Westeuropa, das muss man so ein bisschen eingrenzen, ein heißer Sommer, der vielleicht sogar noch heißer gewesen wäre, hätte es den Vulkanausbruch nicht gegeben. Also das war Punkt 1, ja, also ja, ohne Sommer kann man nicht behaupten, wenn es ein heißer Sommer war, dass muss man definitiv hier anmerken. Und dieses Jahr 1816, was unter anderem Niklas angemerkt hat, war deshalb ein Jahr ohne Sommer, weil es auch einen Vulkanausbruch gegeben hat. Allerdings der Tambora. Das ist, glaube ich, auch ein, den man eher schon mal gehört hat. Und das war eine deutlich größere Eruption, die in den Tropen stattgefunden hat. Tropenvulkane haben stärkere Auswirkungen, wenn sie sehr, sehr groß sind, auf das Klimasystem, also da geht es so um Strömungssysteme in der Atmosphäre. Der war aber auch tatsächlich noch ein bisschen stärker, was den Einfluss auf die Stratosphäre angeht und wie viel Material da reingeschleudert wurde. Ich habe Katrin Klemann dann noch was anderes gefragt, da sie sich jetzt ja nicht nur in der Geologie auskennt, sondern auch in der Geschichte. Und zwar zur Frage, welche Auswirkungen die Laki-Eruption auf den Fortgang der europäischen Geschichte hatte und speziell auf die 6 Jahre später stattfindende Französische Revolution. Das wird ja häufig, also ich habe es erwähnt und es wird auch häufig erwähnt, dass es da möglicherweise einen Zusammenhang gab. Und da habe ich Katrin Klemann noch gefragt, was sie denn davon hält, von solchen Vermutungen. Nicht viel. Das werde ich tatsächlich sehr oft gefragt. Und es gibt keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem Laki-Ausbruch und der Französischen Revolution. Also die Ernte in dem Jahr selbst ist, soweit ich das sagen kann, gut. Also obwohl es auch Schäden auf die Vegetation gibt im Juni, als diese starke Konzentration von Schwefelgasen in Europa ankommen, scheint sich die Vegetation zu erholen, weil der Sommer eben so warm ist, gedeiht alles ganz gut im westlicheren Teil Europas. Die Winter sind dann allerdings sehr kalt. Also die Winter, die auf die Eruption folgen, 1783, 84, sehr kalt. Der Winter danach, 84, 85, ist nochmal kälter. Der kälteste Punkt wird dann im März 85 erreicht. Und es gibt auch im Frühjahr, also so Februar, März 1784, Eisgänge. Also das gibt es heute gar nicht mehr, wo dann die Flüsse gefrieren, aufbrechen und in kürzester Zeit ganz durch das Eis auch ganz viel mitnehmen. Also Brücken, Bäume, die am Ufer sich befinden, was dann wiederum Brücken flussabwärts verstopft und zu noch mehr Zerstörung führt und so weiter. Also das darf man nicht außer Acht lassen. Es geht um Nuancen hier. Also es gab definitiv Klimakapriolen, aber man muss sich das genauer angucken. Und ich glaube, das hatten wir auch angedeutet, so diese Auswirkungen auf historische Ereignisse. Oder wir haben ja auch ein bisschen darüber spekuliert, was heute in der Welt los wäre. Das ist einfach eine sehr komplexe Frage. Die Gesellschaft ist auch komplex. Es gibt viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und das muss man sich genau angucken. Und das hat Katrin Klemann hier gemacht. Ich habe mich länger mit ihr unterhalten und dieses ganze Interview würde ich einfach hinten an dieses Geplänkel ranhängen. Also wenn euch das interessiert, hört euch das gerne an. Muss ich mir auch mal anhören. Wobei, also wie gesagt, das ist schon, das scheint schon sehr klar zu sein, wenn eine Historikerin sagt, es gibt keinen Zusammenhang. Das ist eine starke Aussage, es gibt wirklich keinen Zusammenhang. Wenn eine Historikerin sagt nein, dann ist es definitiv ein Nein. Also es ist kein monokausaler Zusammenhang, ne? Und ich meine, ja gut, also die Vermutung war ja hier, Missernten in Europa haben letzten Endes dazu beigetragen und zumindest 1783 gab es aber in Europa keine Missernten, trotz dieses trockenen Nebels und einiger gesundheitlicher Auswirkungen. Insofern ist das auf jeden Fall schwierig zu begründen. Ja, die Lagerfeuer auf Island sind da raus. Genau. Aber das war das Feedback zur Lucky-Folge. Vielen Dank und vor allem nochmal danke an Katrin Klemann. Und ich würde sagen, Franzi, dann machen wir weiter, oder? Ja. Und zwar kommen wir jetzt von Vulkanausbrüchen auf der Erde zu Galaxienkollisionen im Universum, nämlich zum vorhergesagten Zusammenstoß der Milchstraße und der Andromeda-Galaxie, diese vorhergesagten Dinge, ne? Die vielleicht doch nicht so bald stattfindet, wie bislang angenommen wurde. Ja. Ja. Möchtest du vorlesen? Genau, ich fange mal an mit einem Feedback. Und zwar eine Frage: Würde es wirklich kein Geräusch bei einer Kollision geben? Sehr langwellige Töne gibt es auf jeden Fall in Galaxien. Genau, also diese Frage bezog sich darauf, dass eine Galaxienkollision keinen Wumms verursachen würde. Es gibt ja das Vakuum normal und Galaxien mit ihrem Gas sind aber kein Vakuum und könnten eben doch sehr, sehr langwellige Schallwellen tragen. Oder? Fragezeichen. Ja, genau. Also der oder die Nutzerin namens Frage, ziemlich super lustig, das in den Nutzernamen reinzuschreiben, bezieht sich bei der Referenz auf, dass es sehr langwellige Töne auf jeden Fall in Galaxien gäbe, auf eine Sonification, also auf eine Vertonung, die es ja öfters gibt von der NASA, vom Zentrum des Galaxienhaufens, eines Galaxienhaufens. Und diese Galaxienhaufen sind ja in heißes Gas eingebettet. Also es ist nicht eine einzelne Galaxie, sondern sehr viele Galaxien, die in ein heißes Gas eingebettet sind. Und da hatte man eben das vertont, weil das schwarze Loch im Zentrum einer dieser Galaxien also Druckwellen ausgesendet hat. Und die natürlich, diese Druckwellen, das heiße Gas zum Schwingen anregen und dann habe ich sowas wie Schallwellen. Das ist keine Schallwelle, die wir Menschen hören können. Die NASA schreibt, dass diese Schallwelle oder der Ton, der dabei rauskommt, ist 57 Oktaven unter C4, glaube ich, unter dem mittleren C. Das ist ein tiefer Bariton, ja. ja. Und das kannst du eben auch nicht hören. Ich habe mir jetzt das nicht genauer angeschaut, wie sie das tatsächlich aufgefangen haben. Ich denke, wie man das dann vertonen kann, ist, dass du es du siehst es ja trotzdem in der elektromagnetischen Strahlung, wenn du diesen Cluster als Ganzes beobachtest, dann siehst du das und dann kannst du es umrechnen und dann kannst du es dann sozusagen hoch transponieren, nennt man das doch, oder? Da kannst du 57 genau. Oktaven hoch transponieren und dann kriegt man dabei daraus, was man hört. So, es gibt dazu ein Video von Terra X mit Harald Lesch, das verlinkt wir euch auch, der tiefste Ton im Universum. Und darauf bezieht sich eben die Frage von Frage. So. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob man eine Kollision der Milchstraße mit der Andromeda-Galaxie ähnlich sonifizieren könnte, weil ich dann mir trotzdem. Also was würdest du sonifizieren? Von welcher würdest du es beobachten, indem du selber ganz weit weg bist, ne? Und dann auf unsere gesamte lokale Gruppe drauf guckst oder drauf hörst, ähnlich wie wir es bei diesem Galaxienhaufen gemacht haben. Ich denke auch trotzdem nicht, dass man da was hören würde, weil ein schwarzes Loch, das löst, glaube ich, ganz andere Druckwellen aus. Und bei der Kollision oder Verschmelzung oder wie auch immer von Andromeda und der Milchstraße einem Auseinandertreffen, da würde ja nichts wirklich zusammenstoßen in dem Sinne. Also was sollte Druckwellen auslösen? Und dazu kommt noch, dass Ich hab's kurz versucht, ob ich es rausfinde, aber ich habe es nicht rausgefunden und deshalb erzähle ich auch keinen, spekuliere ich jetzt nicht großartig rum, außer zu sagen, gut, wenn ich sage, die mittlere Dichte in unserer Milchstraße ist ja auch nur 3 Atome pro Kubikmeter. Also, ich weiß nicht, ob man da irgendwas noch zusammen bekommen könnte, was einer Druckwelle ähnelt oder einem, was man als Schall interpretieren könnte. Ich denke nicht. Ich meine, als Schall kannst du alles interpretieren. Ne? Also du kannst ja alle Daten, die du willst, sonifizieren. Ich glaube, wir hatten auch kurz über die schwarzen Löcher gesprochen, ja. was mit denen passiert, wenn die dann irgendwann sich nahe kommen und rumtanzen und Gravitationswellen ja. ausstoßen. Die Gravitationswellen kann man auch sonifizieren. Die kann man super sonifizieren, sind definitiv keine Schallwellen, aber gut, da kann man sich vieles überlegen. Ja, also von daher denke ich mir, man könnte es wahrscheinlich schon irgendwie hinkriegen, aber ob das dann auch irgendwas mit der Wirklichkeit zu tun hat, sei dann dahingestellt. Aber ja, ich denke, es würde wirklich bei einer Kollision oder bei einem Zusammentreffen von Andromeda und Milchstraße nichts dabei herauskommen, was wir als Geräusch identifizieren würden. Also, und ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Von Frage, was ich immer noch super lustig finde. Genau, Lucky Luki, auch ein schöner Name, schreibt auf Spotify: Ich bin verwirrt, was die beiden Geschwindigkeiten der Andromeda-Galaxie angeht. Wieso ist die unterschiedlich, je nachdem, ob man in einem Helio- oder Milchstraßenzentrischen System ist? Müsste nicht die Geschwindigkeit konstant sein und nur die Strecke bzw. der Ankunftszeitpunkt unterschiedlich sein? Dazu, auf diese Frage, da liefert ein anderer Hörer namens Klaus auf unserer Webseite indirekt die Antwort. Es geht hier wirklich um die Bezugssysteme. Also die Andromeda-Galaxie selber oder alles eigentlich. Die Geschwindigkeit ist natürlich, also die absolute Geschwindigkeit ist natürlich, ich sage jetzt mal gleich, aber je nachdem, wie man es, aus welchem Bezugssystem man es misst, ist es dann eben trotzdem unterschiedlich. Also das, und im Fall von Andromeda bezieht sich es eben darauf, wenn wir ein Bezugssystem nehmen, in dem unsere Sonne im Mittelpunkt ist, wobei das ja nicht direkt im Mittelpunkt ist, sondern man nimmt einfach nur an, okay, unser Bezugssystem, die Sonne und auch die Erde in dem Moment, die Sonne ist still, die Sonne ist stationär. Und dann habe ich dieses heliozentrische Bezugssystem und messe eben, dass die Andromeda-Galaxie mit ungefähr 300 Kilometern pro Sekunde auf uns zukommt. Nun ist es aber so, dass wenn ich wissen will, mit welcher Geschwindigkeit kommt denn die Andromeda-Galaxie auf das Zentrum unserer Milchstraße zu, dann sagt mir dieses heliozentrische Bezugssystem nicht viel, sondern da muss ich dieses milchstraßenzentrische Bezugssystem nehmen, in dem das Zentrum der Milchstraße still ist. Und dann das galaktozentrische Bezugssystem, das ist so schön. Das galaktozentrische Bezugssystem. Und dann komme ich eben bei 100 Kilometern pro Sekunde raus. Und warum ist das so? Das ist so, weil die Sonne sich ja um das, die Sonne dreht sich ja um das Zentrum der Milchstraße und wie Klaus richtig geschrieben hat, oder ist, dass diese heliozentrische Geschwindigkeit, also die verändert sich ja auch. Also wenn ich im Moment messe, okay, ich nehme an, dass die Sonne stationär ist, dann hat Andromeda eben eine Geschwindigkeit von 300 Kilometern pro Sekunde relativ dazu. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so 120 Millionen Jahre warten würde, dann ist die Sonne ja so Pi mal Daumen einmal rum um das Zentrum der Milchstraße und dann wäre die Bezugsgeschwindigkeit eine andere. Das ist ein bisschen schwieriger vorzustellen, aber letztendlich ist es auch nichts anderes, wenn du im Auto fährst, wenn du, sagen wir mal an, wir haben zwei Autofahrer und wenn die mit gleicher Geschwindigkeit nebeneinander herfahren, dann erscheint es ja so, als ob das Auto neben mir still ist, ne? Also als ob es stationär wäre, als ob es sich nicht bewegen würde. Während hingegen, ich würde eine andere Geschwindigkeit messen, wenn es auf mich zufahren würde oder wenn es doppelt so schnell ist wie ich. Und das sind immer diese Bezugssysteme. Das kommt immer darauf an, in welchem Bezugssystem bin ich und was ich dann wirklich messe und was das dann auch eigentlich wirklich heißt. Aber du gibst immer eine Geschwindigkeit relativ zu etwas an. Darüber machen wir uns im Alltag nicht viel Gedanken, aber das wird mit diesem Bezugssystem zum Beispiel richtig gemein. Wenn man sich dann eingehender mit der speziellen Relativitätstheorie beschäftigt, dann wird es ein bisschen komplizierter. Genau. Und dann schreibt Klaus weiter zur Kollision oder Verschmelzung von Andromeda und Milchstraße. Mein zweiter Punkt, also sein erster war eben diese Beschreibung der Bezugssysteme, ist eure Beschreibung der Kollision als Verschmelzung. Das wird der Dramatik des tatsächlichen Geschehens nicht gerecht. Die ganzen, also eine Simulation des Zusammenstoßes dieser beiden Galaxien hat Klaus mal gesehen, also im Internet als Simulation. Die ganzen Sterne von Andromeda durchqueren beim zentralen Zusammenstoß die Milchstraße, schießen darüber hinaus, werden dann durch die Anziehungskraft langsamer, fallen zurück durch die Milchstraße durch und es kommt zu mehreren Schwingungen mit Schwingungsdauern im Bereich von Hunderten von Millionen Jahren, bevor das Ganze eine große Galaxie bildet. Schon beim ersten Zusammenstoß geht die Spiralform beider Galaxien verloren. Die beiden entstehenden Gebilde haben irreguläre Formen und es dauert lange, bis etwas Elliptisches entsteht. Der Punkt ist also, dass das Aufeinandertreffen der Gaswolken in beiden Galaxien, die sich gegenseitig abbremsen, nicht genug Reibung liefert, um die Sterne wesentlich aufzuhalten, und die machen dann halt im Gravitationspotenzial der beiden Riesenmassen eine gedämpfte Schwingung. Und die Spiralform beider Galaxien dürfte auch verloren gehen, wenn die beiden Galaxien beim ersten Annähern noch im Abstand von 2 bis 3 Galaxiendurchmessern aneinander vorbeischießen. Die Sterne am einen Rand der Galaxie sehen nicht dasselbe Gravitationspotenzial wie die am gegenüberliegenden Rand. Oh Gott. Und noch ein bisschen weiter. Interessant ist auch die Frage, was mit den schwarzen Löchern im Zentrum beider Galaxien passiert. Mhm. Offenbar sind die so klein, dass sie mit Sicherheit bei der ersten Annäherung nicht zusammenstoßen. Langfristig sollten sie umeinander kreisen und sich infolge der Aussendung von Gravitationswellen einander langsam annähern. Da sind wir wieder bei den Schallwellen. Mhm. Irgendwann verschmelzen sie dann, aber das kann auch hunderte von Millionen bis einige Milliarden Jahre dauern. Toll. Ja, also super, super gut, finde ich. Jetzt habe ich tatsächlich das Bild im Kopf von sehr, sehr, sehr vielen Pendeln, von so Pendeluhren. Und das sind die Sterne, die so hin und her pendeln über hunderte Millionen Jahre. Das ist eine ziemlich gewaltige Vorstellung. Außer, dass man nichts hört, im Gegensatz zu einer Pendeluhr. Ja, es macht nicht Bim-Bam. Oder vielleicht fällt es ja auch ganz aus. Also nicht ganz aus, aber vielleicht findet es auch erst noch später statt, als man eigentlich denkt. Wir wissen es nicht. Und ja. Dann gab es noch von Johann auf Spotify den Kommentar, die Dreiecksgalaxie heißt so, weil sie sich im Sternbild nördliches Dreieck befindet. Ich möchte noch eine Sache dazu ergänzen, nämlich hat Jerger, unser Hörer, uns auf Mastodon ein Foto des Dreiecksnebels geschickt, was er bei sich zu Hause in Reutlingen aufgenommen hat. Also vielen Dank. Die sieht definitiv nicht dreieckig aus, aber wir wissen jetzt, warum er so heißt. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Das ist natürlich richtig, aber ich finde trotzdem, das ist so die unspektakulärste Erklärung, warum was Dreiecksgalaxie heißt. Also ist mir ja schon auch klar, warum so eine Galaxie manchmal keine dreieckige Form annimmt, aber du musst zugeben, schick mir es schon. Ja. Tja. Okay, damit sind wir durch für die deine letzte Folge. Mhm. Dann gehen wir doch noch durch das allgemeine Feedback, was wir gekriegt haben. Soll ich mal anfangen? Gerne, wir können uns immer abwechseln. Wir wechseln uns ab, genau. Also Tim schreibt auf Spotify, ich liebe euren Podcast sehr und freue mich jedes Mal auf eine neue Folge. Allerdings habe ich immer nur abends im Bett Zeit zu hören und schlafe darüber gelegentlich ein. Du bist nicht alleine, Tim. Das Feedback bekommen wir öfter. Und er schreibt weiter, bis dann das Quiz kommt und mich mit den schrillen Tönen jedes Mal aus dem Schlaf reißt. Zwinker-Smiley. Ist aber mein Problem, da ich sehr leicht schlafe. Ansonsten eine wunderschöne Folge. Vielen Dank und macht weiter so. Ja, ich finde das ist eine große Ehre, finde ich, wenn Menschen über unseren Podcast einschlafen. Tatsächlich ist Tim nicht der Erste, der das mal angemerkt hat. Wir hatten schon mal jemanden, der uns vor, ich glaube, über einem Jahr geschrieben hat, oh, der Wecker ist zu laut. Also fahren einige Personen. Wir haben dann diesen Quizwecker leiser gemacht. Noch viel leiser geht's, glaube ich, nicht. Aber der Tipp wäre auch da, man kann einen Timer einstellen, denke ich, auch auf Spotify. Und dann geht das nach so 45 Minuten oder 60 Minuten aus. Und ich denke, wir haben auch einen Timestamp in der Folge oder wann das Quiz anfängt. Wir haben eine Kapitelmarke. Eine Kapitelmarke und dann kannst du den Timer so einstellen, dass es vorher ausgeht und dann steht einem wunderbaren Schlaf mit Astrogeo nichts mehr im Wege. Klaus schreibt auf der Webseite, dass er bei den letzten beiden Astrogeo-Folgen, dass die über seine App Castbox, die er benutzt hat, dass diese letzten beiden Folgen nicht aufgetaucht sind. Und er hat das dann so gelöst, dass er sich eine andere App runtergeladen hat. Und dazu gab es eine Erklärung, dass wir vor ein paar Wochen einen Serverumzug hatten von Astrogeo. Der hat nichts an den Feeds und den Folgen-URLs geändert, aber möglicherweise hat sich ein Client daran verschluckt. Bislang haben wir auch keine anderen Klagen dazu gehört, aber falls es noch jemandem so gegangen ist, dass Folgen nicht aufgetaucht sind, dann liegt es vielleicht an diesem Serverumzug. Einfach nochmal vielleicht den Kanal neu abonnieren oder nochmal neu installieren, die App, dann sollte es wieder da sein. Wobei, wenn alle Astrogeo-Folgen seitdem verschwunden sind, dann hört ihr wahrscheinlich diese Folge auch im Moment nicht an. Ja, also ich glaube, die allgemeine Lösung ist meistens try to turn it off and on again. In dem Fall App neu installieren oder Podcast deabonnieren und neu abonnieren. Wenn ihr auch solche Probleme habt wie Klaus, könnt ihr mir auch gerne eine Mail schreiben. Dann schaue ich mir das auch nochmal im Detail an. Aber wie Franzi gesagt hat, eigentlich sollte sich nichts verändert haben. Genau, dann schreibt Markus auf unserer Webseite. Das fand ich super lustig. Zu unserer ersten gemeinsamen Folge, was meint er damit? Zu Ein Planet namens Poltergeist. Das war ein Kommentar zu Ein Planet namens Poltergeist, deshalb habe ich es damit reingenommen. Ah, okay, das ist ja, genau. Wack halt, Hurra, beim Quiz bei Minute 3,41, das historische erste Hurra bei Astrogeo seit Beginn der Doppelmoderation. Dabei ist das doch inzwischen Franzis Signature-Move. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Signature-Move hat, aber Hurra ist auf jeden Fall besser als genau oder tatsächlich. es fühlte sich auf jeden Fall falsch an, Hurra zu sagen. Also ich habe in dem Moment gedacht, das ist schon deins. Wir können ja mal die Hurras zählen. Ja, nein, das müssen wir nicht. Also Hurra, also ich glaube, wir haben auch schon öfter mal Feedback bekommen, dass das ein sehr hilfreicher Kommentar ist, weil das auch oft manchmal so eine Erzählfigur beendet und ja, kommentiert. Also insofern, weiter Hurra bitte, finde ich. Meine persönliche Meinung. Ein Hurra gibt's auf jeden Fall für Jan, der uns über die Website geschrieben hat, basierend auf einem vergangenen Astrogeo-Plänkel, wo wir darüber geplänkelt haben, ob es Podcasts zu Wirtschaftsthemen etc. pp. Gibt. Und da schreibt Jan, hallo Franzi, hallo Karl, auch wenn ich zu spät zu der Party bin, weil die Feedback-Folge schon eine Weile her, die Wirtschaftskunde bei Holgi höre ich ziemlich gern. Da spricht er mit zwei Wirtschaftswissenschaftlern, die gehen manchmal vielleicht ins Detail, greifen auch gerne speziellere Themen an, die aktuell in den Nachrichten bzw. der Politik relevant sind. Ich finde aber, dass sie die Zusammenhänge sehr verständlich und nachvollziehbar herüberbringen. Eventuell sind gerade die älteren Folgen es wert, einmal reinzuhören. Da werden auch Grundlagen andiskutiert. Was ist eigentlich Staatsverschuldung? Ist die nun böse oder nicht? Was ist eigentlich Inflation etc.? Ja, was die Inflation ist, könnte ich auch erklären, aber nur die kosmische Inflation. Aber deshalb ein dickes Hurra für dich, Jan. Danke für den Hinweis. Dann werde ich mal in diesen Podcast reinhören. Genau, vielen Dank. Dann schreibt Julia und sie schreibt Folgendes. Noch eine Anmerkung zum mehrfachen Hören von Folgen. Das mache ich auch öfter. Manchmal bin ich stellenweise kurz abgelenkt und verpasse ein Detail. Außerdem sind die Geschichten und Zusammenhänge manchmal so komplex, dass nicht alles beim ersten Hören vollständig hängen bleibt. Ich lerne und verstehe beim zweiten Hören deshalb immer noch etwas Neues. Und vor allem, die Geschichten sind so schön erzählt, dass man auch einfach ein zweites Mal hören kann. Dass man sie auch einfach ein zweites Mal hören kann. Ja, sie, genau, genau. Ja, bitte, bitte, Julia. Ja, das ist ein Luxus, den wir hier nicht haben. Ne? Wir müssen immer beim ersten Mal verstehen, was der jeweils andere sagt und erzählt. Oder man faked es einfach und ich tue dann immer schlau und sage, mhm. Ja, genau. Und ich so, keine interessant. Ahnung, was er da gerade erzählt. Ja, aber dann kommt das Quiz und dann, ne? Was dann? Deshalb schreibe ich ja mit. Das hilft schon immer sehr. Mhm. Peter, oder? Du bist dran, stimmt? Ich bin dran. Peter hat eine Mail geschrieben. Und schreibt, ich bin vor ungefähr 2 Monaten auf euren Podcast gestoßen und das muss ich nach ungefähr 50 Folgen jetzt loswerden. Es tut so gut, Fachleute zu hören, die ihren Job beherrschen. Das betrifft das fachliche und das journalistische Angebot. Es ist so viel Schei mit drei Punkten auf dem Markt. Als ehemaliger Zeitungsredakteur weiß ich, wie schwierig es ist, komplizierte Zusammenhänge möglichst einfach darzustellen. Danke und macht bitte weiter so. Ja, danke dir, Peter, für diese sehr, sehr nette Mail. Und es freut uns natürlich sehr. Hurra! Hurra, jetzt genau. Hurra, genau. Kerstin schreibt, noch ein dickes Lob muss ich da lassen. Das Intro, das jetzt am Ende kommt, wie nennt man das? Intro ist wohl nicht das richtige Wort dafür, finde ich großartig. Ich liebe das und höre es manchmal mehrmals hintereinander. In welcher Folge hattest du nochmal genauer erklärt, was genau zu hören ist? Genau, Kerstin, vielen Dank für die Frage. Ich würde das Outro nennen, wobei die Datei bei mir nach wie vor Intro heißt, weil wir sie ja ganz früher am Anfang in voller Länge hatten. Und diese, ich habe mich auch erinnert, dass ich es schon mal erklärt habe, aber ich habe es auf die Schnelle nicht rausgefunden. Echt? Hast du? Ja, ich glaube schon. Das war, glaube ich, auch irgendwo mal am Anfang. Auf jeden Fall habe ich das jetzt zum Anlass genommen, dass ich das selber nicht gefunden habe. Und ich habe auf unserer Webseite astrogeo.de eine Seite gebastelt und ein kürzeren Text geschrieben, wo einfach mal alle Geräusche, die man im Intro hört, erklärt werden und der Kontext genannt wird. Ein Detail fand ich interessant, das war mir so in dem Moment gar nicht bewusst, nämlich gibt es da den Satz, The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. Also der Moment, als das James Webb Teleskop am Lagrange-Punkt 2 angekommen ist. Und das war exakt 12 Tage, bevor unsere erste gemeinsame Folge veröffentlicht wurde. Ja, dann passt es doch gut. Da passt perfekt. Was aber auch zeigt, wie kurzfristig du dieses damalige Intro zusammengeschnitten hast. Wenn du es noch mit reinnehmen konntest. Es ist nichts inspirierender als eine knappe Deadline. Genau, und das ist auf unserer Seite ein bisschen versteckt. Also ihr müsst ganz ans Ende scrollen, da ist ein Menü und da steht irgendwas mit Outro. Ansonsten packen wir es auch in die Shownotes zu dieser Folge. Und spielen das Outro natürlich auch wie am Ende jeder Folge. Und dann könnt ihr es nachher nochmal anhören, genau. Sophie schreibt via Mail, vielen Dank für euren großartigen Podcast. Ich bin Kunsthistorikerin und habe keine Ahnung von Astro oder Geo, aber ich muss weit pendeln und liebe es, früh oder spät im Auto aus meiner Blase in eine völlig andere einzusteigen. Da muss ich gleich fragen, Sophie, kennst du irgendwelche guten Podcasts zur Kunstgeschichte? Weil ich habe in meinem Kunststudium immer die Kunstgeschichte geflissentlich ignoriert. Also wenn du gute Podcast-Tipps dazu hast, aus deinem eigenen Feld, dann auch gerne her damit. Sophie schreibt weiter, nur in einer Sache muss ich mich beschweren, qualifiziert eure begeisterten Hörer im Geplänkel bitte nicht als Lobhudeler ab. Damit wertet ihr die Freude ab, die wir empfinden, wenn wir eure aufwendige Arbeit hören und dann entsprechend würdigen wollen. Es wäre super, wenn ich wüsste, dass ihr meine Komplimente gnädig annehmt, euch freut und vielleicht hoffentlich sogar motiviert fühlt. Wenn noch mehr Motivation möglich ist, eine Arbeitswoche für eine Folge, wow, der Arbeitsaufwand manchmal. Deswegen schreibe ich euch nämlich und ich bedanke mich schon mal ganz, ganz, ganz, ganz herzlich. Liebe Sophie. Ja, ich sage auch vielen Dank. Ich hab dir auch schon sehr ausführlich per Mail geantwortet. Ich habe mal vor vielen Jahren von einem älteren Kollegen den Satz gehört, Feedback muss man annehmen. So, Punkt. Also einfach mal annehmen, ohne, man muss auch nichts dazu sagen oder man kann sich bedanken, aber das ist ein guter Punkt, den ich hier oder den wir hier vielleicht nicht immer genug beherzigen. Wir nehmen das aber immer sehr dankend und positiv an und eigentlich auch direkt in unserem Herzen. Und ich denke mal, es ist auch einer der wichtigsten Gründe, warum wir das hier überhaupt machen, wenn nicht der wichtigste Grund. Woher dieses Wording kommt mit dem Lobhudeln, das ist, glaube ich, so eine Art kognitive Dissonanz, die ich da in mir trage, weil ich natürlich, oder so eine Art Journalistenkrankheit, weil ich natürlich einerseits total gerne positive Nachrichten aus der Hörerschaft lese. Ich will sie aber trotzdem ungern zu nah an mich ranlassen, weil ich dann möglicherweise nicht mehr kritisch genug gegenüber meiner eigenen Arbeit bin. Das ist natürlich totaler Quatsch, ja, weil ich glaube, ich meine kritische Haltung lässt sich nicht so einfach aus mir raustreiben. Aber deswegen bin ich da einfach so ein bisschen, sage ich vielleicht Dinge zu positivem Feedback, die eigentlich Quatsch sind. Also es wird sehr gerne angenommen von uns und kommt auf jeden Fall an. Darüber hinaus freundliches was wir immer am Schluss sagen, freundliches Feedback beinhaltet, soll und muss auch Kritik beinhalten. Und auch die nehmen wir genauso an und auf. Alles beides. Ja, ich denke dir trotzdem, das ist so, du machst ja fast ausschließlich Hörfunk, oder? Ja, also ja. Nicht ganz nur, aber fast. Ja. Ich habe damit vielleicht weniger ein, naja, als Problem zu bezeichnen, ist ja jetzt auch nicht richtig, aber ich nehme es unbekümmerter an als du vielleicht, weil ich habe sehr viel mehr online gemacht mit den offenen Kommentarspalten und den Hate, den ich da einfach abbekommen habe, weißt du, auch aus keinem Grund. Ich mache da auch keine andere Arbeit, aber da sind halt wirklich die Kommentare meistens sehr negativ, bis hin zu Leuten, die mir monatelang per E-Mail die Beleidigungen noch hinterhertragen in die Inbox, wo ich mir denke, gut, dann freue ich mich eigentlich immer, wenn bei AstroGeo auch dann was sehr Schönes rumkommt. Was nicht heißt, dass ich mich auch bei AstroGeo nicht über Kritik oder Richtigstellungen oder wenn wir Fehler machen oder Anregungen freue, wie gesagt, solange es freundlich und höflich formuliert ist. Oder zumindest, also wenn es alles, was so formuliert ist, dass man es seinem Gegenüber auch persönlich sagen könnte, finde ich alles prima. Aber ja, für mich wertet es dann immer etwas auf, weil vor allem zu den Zeiten, wo ich noch sehr viel mehr online gemacht habe, ist das dann echt hart, wenn man sehr viel Mühe in einen Artikel reingesteckt hat und dann. Ja, und man muss auch wirklich sagen, so ein Podcast, wie wir ihn machen, da kommt überhaupt kein Hate an. Also gibt's nicht. Und das ist schon ein Privileg und sehr, sehr toll einfach. Ja, es tut gut. Deshalb bedanken wir uns jetzt auch am Schluss. Das machen wir jetzt, genau. Wir sagen jetzt Danke an alle, die uns finanziell unterstützen, die das schon tun. Und vor allen Dingen bei unseren neuen UnterstützerInnen. Und dann lese ich mal vor. Wir bedanken uns bei Irene, Daniela, Paula, Stefan, Luis, Björn, Sophie, Roland, Lutz, Mareike, Ingo, Sophie, Klaus, PV, Markus und Nadja, Fabian, Jürg, Nils, Malte, Michael und Katrin. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei seid und uns unterstützt. Und dann war sie das. Die Ausgabe 118 von AstroGeo, einem AstroGeo-Plänkel. Wie gesagt, schickt uns gerne weiter mehr Feedback auf allen Kanälen. Das kommt dann hier rein und wir freuen uns oder freuen uns auch nicht. Wir nehmen es aber auf jeden Fall an und werden es ansprechen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Glück auf. Und ad astra, bis zum nächsten Mal. Und hier kommt jetzt, wie versprochen, noch das ganze Gespräch mit Katrin Klemann. Ihr Buch, was sie geschrieben hat, also das eigentlich ihre Doktorarbeit ist, das heißt Mist Connection, An Environmental History of the Laki Eruption of 1783 and its Legacy. Es ist übrigens ein Open Access Buch, also man kann das PDF einfach runterladen. Man kann es aber auch als gedrucktes Buch bestellen und die Links dazu packe ich euch in die Shownotes. Und darf ich nur kurz sagen, was für ein geiles Wortspiel, A Mist Connection, weil es ist ja A Mist, also M-I-S-T wie Nebel, aber es klingt so wie A Mist Connection, also ein vergessener Link, eine vergessene Verbindung. Genial. Sehr genial. Schön. Wie auch das ganze Buch. Wirklich, wirklich super toll, super viele Details und sehr schön aufgeschrieben. Ist ja in der Wissenschaft auch nicht selbstverständlich, dass immer alles schön zu lesen ist, aber hier in dem Fall ist das definitiv so. Dann erzähl noch mal kurz, wie du zu dem Thema gekommen bist. Genau, also ich habe das Thema schon in meiner Masterarbeit verarbeitet, da habe ich Geschichte der frühen Neuzeit studiert und dann musste man sich eben ein Thema aussuchen, das zwischen 1500 und 1800 liegt und ich habe in der Zeit viel zu Umwelt- und Klimageschichte gelesen und wollte gerne ein umwelt- und klimahistorisches Thema bearbeiten und ja, habe mir verschiedene, sagen wir mal, Katastrophen angeschaut und die Laki-Listen, weil man da viele verschiedene Phänomene abgedeckt hat. Man hat eben Vulkanausbruch, man hat diesen ganz komischen Nebel, man hat Erdbeben in Europa. Also es war irgendwie alles vorhanden und das fand ich dann sehr spannend, um mir das anzuschauen. Hab mir für die Masterarbeit Zeitungsartikel angeguckt, im Zeitungsarchiv in Berlin und fand es total interessant, weil wirklich jeder am Ende Juni 1783 jeder einzelne Artikel in dieser Zeitung über das Wetter gesprochen hat, während das sonst wichtige politische Nachrichten sind und nicht keine reißerischen Geschichten. Okay, und das war in Deutschland. Das heißt, da zu diesem Zeitpunkt wusste man auch noch gar nicht, warum jetzt dieser Nebel da kommt. Dein Buch heißt ja auch ich noch gar nicht erwähnt, glaube ich, Mist Connection, also quasi die Nebelverbindung. Genau, ja, die vernebelte Verbindung könnte man sagen. Mhm. Auf Englisch ist auch sehr spannend, weil das dann so viele, ja, mehrere Bedeutungen hat. Und genau, in meiner Masterarbeit habe ich mir 4 deutsche Zeitungen angeguckt, aus Hamburg, Berlin und München, um dann zu schauen, wie das Wetter in Deutschland in dem Sommer war. Weil es gibt eine ähnliche Studie für England, und das war ganz interessant, was die Zeitungen da so hergegeben haben. Und ich war dann einfach neugierig, was die deutschen Zeitungen so hergegeben haben. Und sie haben sich glücklicherweise als gute Quelle herausgestellt. Genau, und ich habe ja in der Folge, und ich glaube, das ist das, was dich getriggert hat, behauptet, dass es ein Jahr ohne Sommer in Europa gegeben hätte. So stand es dann auch in der Folgenbeschreibung. Und ich bin da drauf gekommen, weil, also ich habe eher nach Papers gesucht. Und also ich habe erst diese historischen Quellen, diese englische Übersetzung von diesem Pfarrer Jon Stengrimson gefunden. Und dann habe ich geguckt, gibt es irgendwie Review-Paper zu Laki-Eruption. Und irgendwie habe ich es geschafft, an deiner Dissertation vorbei zu recherchieren. Und da stand das tatsächlich nicht drin. Also ich habe mir das eingebildet, da stand sehr viel zum Wetter und zu Wetterkapriolen. Aber nichts zu einem Jahr ohne Sommer. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag, das habe ich aber jetzt erst hinterher gesehen, zum Jahr ohne Sommer, wo viele Jahre aufgelistet sind. Und ganz unten steht, manchmal wird 1783 auch als Jahr ohne Sommer bezeichnet, obwohl da eigentlich nicht so viel dran ist. Aber was genau war denn los in Europa klimatisch? Ja, also erstmal war der Sommer 1783 eben spektakulär in Europa, weil man so einen trockenen Nebel hatte. Der hat sich so Mitte Juni 1783 eingestellt und hielt dann auch für Monate an, also bis August, September in unterschiedlichen Intensitäten. Ab und zu wurde er mal kurz vertrieben durch Sturm und Regen, aber überwiegend hielt er an und war so dicht, dass man auch den Sonnenaufgang und Untergang als blutrot empfunden hat. Also das wird in den Quellen ganz oft beschrieben, dass die Sonne blutrot war und auch der Mond, also es ist immer so ganz kurz über dem Horizont, dass sich dann diese Farbe einstellt. Das war los und es war tatsächlich in Westeuropa, das muss man so ein bisschen eingrenzen, ein heißer Sommer, der vielleicht sogar noch heißer gewesen wäre, hätte es den Vulkanausbruch nicht gegeben. Okay, das heißt, die Vulkangase oder das, glaube ich, vor allem Schwefeldioxid, glaube ich, ne, in der hohen Atmosphäre, das hatte schon einen kühlenden Einfluss und vielleicht ist ein natürlicherweise heißes Jahr nicht ganz so heiß gewesen. Ja, okay. Das ist aber in Osteuropa ein bisschen anders. Also da war es tatsächlich auch ein bisschen kühler. Es haben jetzt Klimamodellierer herausgefunden, dass es wahrscheinlich so eine Art asymmetrische Beeinflussung der Atmosphäre gab durch den Auspuff und die freigesetzten Gase. Das heißt, Osteuropa war ein bisschen kühler, aber Westeuropa war sehr heiß. Vor allem Juni, Juli bis zu dem August. Es gab mehrere Hitzewellen und Ende Juni auch einen schwefligen Geruch mancherorts in Europa. Da gibt es Beschreibungen so aus England, die Niederlanden, im nordwestlichen Deutschland, wo für einen ganz kurzen Moment innerhalb von 2-3 Tagen kurze Episoden von wirklich starker Schwefelbelastung anscheinend beschrieben werden, mit Auswirkungen auf die Vegetation und auch die Gesundheit, also asthmatische Reaktionen und so weiter. Genau, das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also ich fokussiere mich auf Island und da waren die Auswirkungen wirklich extrem und ich habe ja auch sehr viel beschrieben für Tier und Mensch und das war alles sehr unschön. In Europa kommt das alles sehr verdünnt an und es ist jetzt auch nicht so, dass es eine starke Missernte gab oder ich meine, es gibt ja auch diese vermutete Verknüpfung zur Französischen Revolution. Das ist so ein bisschen so eine Art Vorunzufriedenheit, erhöhte Nahrungsmittelpreise, sowas ausgelöst haben könnte. Wie viel ist da dran aus deiner Sicht? Nicht viel. Nicht viel, okay. Das werde ich tatsächlich sehr oft gefragt. Und es gibt keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem Laki-Ausbruch und der Französischen Revolution. Also die Ernte in dem Jahr selbst ist, soweit ich das sagen kann, gut. Also obwohl es auch Schäden auf die Vegetation gibt, im Juni, als diese starke Konzentration von Schwefelgasen in Europa ankommen, scheint sich die Vegetation zu erholen, weil der Sommer eben so warm ist, gedeiht alles ganz gut im westlicheren Teil Europas. Die Winter sind dann allerdings sehr kalt. Also die Winter, die auf die Eruption folgen, 1783, 84, sehr kalt. Der Winter danach, 84, 85, ist nochmal kälter. Der kälteste Punkt wird dann im März 85 erreicht. Und es gibt auch im Frühjahr, also so Februar, März 1784, Eisgänge. Also das gibt es heute gar nicht mehr, wo dann die Flüsse gefrieren, aufbrechen und in kürzester Zeit ganz durch das Eis auch ganz viel mitnehmen. Also Brücken, Bäume, die am Ufer sich befinden, was dann wiederum Brücken flussabwärts verstopft und zu noch mehr Zerstörung führt und so weiter. Also das darf man nicht außer Acht lassen. Mhm. Du hast geschrieben, ja, und im Sommer am ehesten vielleicht noch in Alaska, fand ich einen ganz schönen, ich meine, also es ist ja die Arktis, da so Luftlinie in die andere Richtung sozusagen. Ich hatte was erzählt in der Folge, weil ich das gelesen hatte, über Japan, wo es auch Missernten gegeben hat in der Folge. Ich hatte aber auch beim Lesen von diesen Review-Papern den Eindruck, so diese Wetter- und Klimazusammenhänge, die sind echt schwer. Also das ist echt schwer, den Zusammenhang herzustellen. Da versucht man irgendwie mit Wettermodellen kombiniert mit irgendwelchen Eisbohrkernen, wo man vielleicht Asche drin findet und so irgendwelche Verknüpfungen herzustellen. Aber ich hatte auch den Eindruck, da will ich eigentlich in der Recherche die Finger von lassen. Wieso da dein Eindruck? Also wie viel kann man da machen, dazu sagen, wenn man das irgendwie auch historisch und geologisch sauber interpretieren möchte? Ja, es gibt immer das böse Wort Klimadeterminismus, also dass es dann, wenn es ein Ereignis gibt und man sagen würde, das Klima hat diese soziale Reaktion ausgelöst, das ist Klimadeterminismus, weil man dabei außer Acht lässt, wie komplex Gesellschaften sind. Also es passiert oft ganz, ganz viel gleichzeitig. Das macht es sehr schwer, alles zu berücksichtigen, was sonst noch so passiert. Weil dieser Ausbruch natürlich nicht in einem Vakuum stattfindet, sondern ja, es gibt nebenbei vielleicht Krankheiten, die vorherrschen. Es gab vielleicht in den Jahren davor schon schlechte Ernten, die durch ja einfach natürliche Klimavariabilität ausgelöst wurden. Vielleicht auch schlechte Planungen, Kriege und so weiter. Also es gibt immer viele, viele Faktoren, die da zusammentreffen. Deswegen ist es sehr schwer zu isolieren und zu sagen, dieser eine Vulkanausbruch hat tausende Kilometer entfernt diese Reaktion ausgelöst. Was ich mich auch gefragt habe, wo ich noch keine so richtige Antwort drauf gefunden habe, ist, also 1816 hatte ich ja erwähnt, das war das Jahr ohne Sommer, also am ehesten. Und da gibt es einen zeitlichen Zusammenhang zum Tambora im heutigen Indonesien, was, glaube ich, auch erst viel später festgestellt wurde. Ich glaube, erst im 20. Jahrhundert. Es ist aber ein tropischer Vulkan. Also gibt es einen Unterschied, ob so ein Vulkan in den Tropen oder in der Arktis ausbricht? Ja, den gibt es tatsächlich. Also es sind oft starke tropische Ausbrüche, also Ausbrüche in den Tropen, die dann ganz große Mengen an Schwefeldioxid freisetzen, der dann in die Stratosphäre gelangt. Das ist die obere Schicht der Atmosphäre und dann dort das Sonnenlicht reflektiert. In den Jahren nach dem Ausbruch, ja, wodurch das Sonnenlicht reflektiert wird, dadurch wird es auf der Erde kühler und dadurch kann eben sowas wie ein Jahr ohne Sommer auftreten. Weil es hat Laki ja auch gemacht, oder? Also es ging ja auch bis an den Rand zumindest. Ja. Genau, Laki hat auch große Mengen Schwefeldioxid freigesetzt und da muss man aber auch beachten, dass in den Tropen die Stratosphäre viel höher liegt. Sie liegt da ungefähr 50 Kilometer Höhe. Das heißt, ein Vulkanausbruch muss schon sehr stark sein, um das zu erreichen und diese Gase höher als das freizusetzen. Die Stratosphäre über Island liegt so zwischen 9 und 13 Kilometern. Also sie ist viel niedriger. Und es gibt wirklich viel Debatte in der Forschung, ob Laki das erreicht hat. Also ob Laki eine stratosphärische Eruption war, also diese untere Schicht erreicht hat, oder tatsächlich die Troposphäre. Ich glaube, der Konsensus ist, es wurde tatsächlich die untere Schicht der Troposphäre erreicht. Aber so ganz genau kann man das nicht sagen. Also als ich mein Buch fertig gemacht habe 2020, schien mir das Feld sehr 50-50 gesplitten zu sein, wie man das einordnen kann. Also es gab vermutlich auch Gase, die in die Stratosphäre gelangt sind, die vielleicht auch zu diesen kalten Wintern beigetragen haben. Aber man kann das eben nicht so ganz klar sagen, leider. Ja, es ist gut. Ich finde diese Nuance total wichtig. Aber das ist manchmal gar nicht so leicht, das dann stringent zu erzählen. Und in Japan kann man übrigens das ein bisschen genauer machen, weil da gab es im August 1783 noch einen Ausbruch in Japan des Asama, der dann die lokalen Auswirkungen bedingt hat. Also deswegen gibt es Klimaauswirkungen in Japan oder schlechte Ernte. Aber gar nicht unbedingt durch Laki. Gar nicht unbedingt durch Laki. Das ist dann doch sehr, sehr weit weg. Dafür, dass Laki nur eine 4 auf dieser WII-Skala erreicht hat, Volcanic Explosivity Index, und Tambora zum Beispiel eine 7. Also da muss man dann schon ein bisschen unterscheiden. Und also Japan ist dann wirklich sehr weit weg von Island. Okay. Alaska hingegen nicht. Also da gibt es dann auch so ganz tolle Berichte. Da ist das sehr schwer zu rekonstruieren, weil es eben keine schönen Tagebucheinträge gibt wie aus Island, wo man weiß, ah ja, im Juni 1783, klar ist das so und so passiert, sondern es gibt eben viel Oral History. Über ein paar Generationen vorher gibt es diese Geschichte. Ich glaube, es war insbesondere eine Mutter, die mit ihrem Kind flüchten musste. Alle in dem Dorf, wo sie herkamen, sind verhungert. Und das konnte man dann so rekonstruieren anhand der Generation, dass es ungefähr hinkommt, dass es dieser Zeitraum nach Laki ist. Okay. Und es gibt dendrochronologische Untersuchungen. Ja, es ist sehr spannend, so diese, also wie bringst du das so in deiner Arbeit zusammen, die geowissenschaftliche und die historische Forschung? Ich habe in der Einleitung die verschiedenen Trends aufgezeichnet, die es also in der Forschung gibt, den aktuellen Stand der Forschung eben 2020 abgebildet. Und dann habe ich ein Kapitel, wo es sozusagen also es geht los bei der Formierung Islands vor vielen Millionen Jahren bis hin zum Ausbruch der Laki-Spalte. Und das ist ein bisschen längerer Zeitraum als so normale historische Arbeiten das machen. Und ich fand es aber sehr wichtig zu erläutern, wie dieser Island-Mantelplume sich formiert hat, wie dadurch Island entstanden ist und wie er ja immer noch bis heute die Geologie Islands beeinflusst, weil er sich jetzt fast also unter dem Vatnajökull-Eisschild befindet und ganz in der Nähe des Grimmsvötn-Systems, was 1783 den Laki-Ausbruch bedingt hat. Genau, und eigentlich wird ja da auch sehr klar, wie klein die Zeiteinheiten sind, die irgendwie in menschlicher Historie da eine Rolle spielen. Und dass auch so ein großer Ausbruch gemessen an der Entstehung Islands ja dann doch irgendwie ein sehr, sehr kleiner weiterer Schritt ist. Ja, und es ist dann eben im letzten Jahrtausend auch der größte oder der Spaltenausbruch, bei dem die größte Menge an Lava freigesetzt wurde. Aber im 10. Jahrhundert gab es zum Beispiel den Elkia-Ausbruch, der noch eine größere Menge verursacht hat. Genau, und das habe ich sogar erwähnt. Ah ja, es wird natürlich wiederum in Schatten gestellt durch die Vulkanausbrüche, die es in der Vorzeit gab, die man in Island schön rekonstruieren kann anhand der Sedimentabfolge. Das kann man da schön machen. Und ich habe es dann auch nochmal nach einem Kapitel, was die Auswirkungen auf Deutschland und Europa durch den Ausbruch analysiert. Und dann im 4. Kapitel schaue ich mir diese Wiederentdeckung an. Also da versuche ich quasi das seltsame Wetter in Europa mit dem Ausbruch zusammenzubringen. Weil damals, als ich meine Masterarbeit schrieb, meinte meine Betreuerin, ach Frau Klemann, schauen Sie sich doch nochmal die Zeitung an für ein paar mehr Monate. Dann finden Sie sicher die Verbindung. Und ich habe jetzt die Verbindung gefunden, aber eben knappe 100 Jahre später. Also in den 1880er Jahren wird dann klar, wird es miteinander in Verbindung gebracht. Weil dann gibt es auch den Ausbruch des Krakatau 1883, auch in Indonesien. Und durch den treten in Europa auch seltsame Himmelsphänomene auf. Also die Sonne sieht anders aus und man realisiert eben, dass auch Vulkanausbrüche so weit entfernt wie Indonesien Auswirkungen auf Europa haben können. Und man dann realisiert, Island ist jetzt ja nicht so weit weg von Deutschland oder anderen Teilen Europas, in dem Fall war es Oslo, dass man da schon eine Verbindung sehen kann. Und das fand ich sehr spannend, das endlich gefunden zu haben, diese Art Detektiv-Story, endlich diese Verbindung hergestellt zu wissen, weil heute wissen wir es ja offensichtlich, also irgendwann in der Vergangenheit muss ja jemand die Idee gehabt haben, das miteinander in Verbindung zu bringen. Aber da hast du viel Zeitungen durchgeschaut, wenn das 100 Jahre später ist, war. Viel Zeitungen und auch wissenschaftliche Veröffentlichungen. Ich habe dann irgendwann eine wissenschaftliche Veröffentlichung aus dem frühen 20. Jahrhundert gefunden und das war die deutsche Übersetzung eines isländischen Werks und da war die Verbindung klar und dann bin ich zurückgegangen in das Original und habe mir dann angeschaut, wie es in den 1880er Jahren eben zustande kam zwischen einem norwegischen Geologen und einem isländischen Geologen, die dann ja das zusammengebracht haben. Diese Feuerpredigt-Geschichte von dem Jon Steingrimsson, was ja viel mehr ist als diese Feuerpredigt, weil er ja eigentlich Tagebuch führt und fast jeden Tag da beschreibt, wie das Wetter war und so. Das ist, also ich hatte beim Lesen den Eindruck, das ist was richtig Besonderes, weil es sehr, sehr genau ist und auch sehr, obwohl er ja Priester ist, sehr wissenschaftliche Beschreibungen für Prozesse, die eigentlich noch gar nicht wissenschaftlich so richtig beschrieben wurden. Und er ist ja eigentlich jetzt auch kein so richtiger Fachmann. Ist das auch für dich als Historikerin so zu bewerten? Ja, also wir haben da sehr viel Glück, dass Jon Steingrimsson ist, wo er ist und diesen Vulkanausbruch quasi hautnah miterlebt und so schöne Beschreibungen hinterlässt und auch, ja, wie du sagst, also naturforschende Beobachtung macht zu Peles Haar oder auch diese Beobachtung, dass die Bäche, die eigentlich auf diese Flüsse strömen, die eben durch Klaustur fließen, dass die dann diesen Lavastrom, der den eigentlichen Fluss ersetzt hat, abkühlen, was letztendlich auch den Lavastrom so doll auskühlt, dass er nicht die Kirche verspeist, sozusagen. Und diese Beschreibung wird später auch nochmal aufgegriffen im 20. Jahrhundert auf Heime, wo das ist diese Insel südlich vom Festland in Island, in den Vestmannaeyjar-Inseln, wo es einen Vulkanausbruch gibt und wo dieses Prinzip angewandt wird, wo dann eben Wasser aus dem Hafen gepumpt wird auf die Lava, um einige der Häuser zumindest vor dem Lavastrom zu schützen. Erfolgreich. Also die schaffen das tatsächlich. Auf Heimaey war ich einmal, da gibt es auch ein tolles Museum, es ist sehr eindrücklich. Da kann man auch so ein Haus sehen, was so halb von Asche bedeckt ist. Das ist wirklich sehr, sehr eindrücklich. Genau, und ich habe noch einen allerletzten Punkt. Ich glaube, da das hast du in deiner Conclusion am Ende auch ein bisschen drin, was wir heute aus dieser Laki-Eruption machen. Also wir wissen heute, dass es diese Verbindung gibt und ich frage mich das ja auch so ein bisschen in der Folge und das ist natürlich hochgradig spekulativ, wenn nochmal so ein großer Ausbruch stattfindet und das kann ja auch ein Tambora sein oder vielleicht auch noch was Größeres, was es in der historischen Geschichte nicht gab, aber in der geologischen schon. Irgendwie hast du dir da auch Gedanken zu gemacht? Ja, also zum einen natürlich auf Island, wo es natürlich den nächsten Vulkanausbruch geben wird, keine Frage. Laki ist jetzt, also so ein Laki-Sized-Event tritt statistisch alle 200 bis 500 Jahre auf und das ist jetzt knapp 250 Jahre her. Und aber auf globaler Ebene, ja, es wird irgendwann den nächsten großen Vulkanausbruch geben, vielleicht so groß wie Tambora, vielleicht größer. Viele meiner Kollegen, Vulkanologen-Kollegen sagen, ja, wahrscheinlich ist es einer, von dem man noch nie was gehört hat, den man gar nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Und ja, dann, also man wird sicher sofort wissen, wo der ausgebrochen ist. Auf Island hat man dann ja auch immer gleich eine Webcam, wo man schauen kann, live zugucken kann. Also ich glaube, die Verbindung wird in der Zukunft viel schneller hergestellt werden, als das 1783 der Fall war. Ja, die Auswirkungen muss man dann sehen, wie das wird. Also man ist natürlich heute besser vorbereitet in manchen Teilen der Welt. Und es gibt auch so Projekte von verschiedenen Regierungen, die auch Vulkanausbrüche involvieren, also wo sich die Regierung auf Krisensituationen vorbereitet und isländische Vulkanausbrüche zum Beispiel sind auch dabei. Attention pour les deux comptes final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,